Ein Pfeil schwirrte durch die kalte Winterluft und fand sein Ziel in Tims Oberarm. Tim sah dem Pfeil, der sich mühelos in sein Fleisch gebohrt hatte. Dann sank er in die Knie. Langsam zog er den Pfeil heraus und schaute sich um. Jemand musste sich zwischen den Bäumen verschanzt haben. Tim wusste, dass die Zeit jetzt knapp war, rappelte sich auf und eilte zurück ins Internat. Im Foyer des Haupthauses traf Tim auf Gabi, Karl und Klößchen, sank auf die Knie und öffnete seine Faust. Ja. Tim? Ein Pfeil? Was ist passiert? Jemand hat mir den Pfeil in den Oberarm geschossen. Ein Giftpfeil? Mit Schlangengift? Ich rufe sofort den Notarzt. Wir brauchen das Gegengift. Das dachte ich auch im ersten Moment, aber... Es geht mir gut. Ja, aber Tim, das Gift... Alles gut, Gabi, beruhige dich. Es geht mir bestens. Was meinst du mit bestens?